16. Kapitel. Der Kriminalkommissar lässt grüßen. Das Automobil war schon unter den Linden. Da klopfte Emil dreimal an die Scheibe. Der Wagen hielt. Und der Junge fragte: »Wir sind wohl schon bald da, Herr Chauffeur.« »Jawohl«, sagte der Mann. »Es tut mir leid, dass ich Ihnen Ungelegenheiten mache«, meinte Emil. »Aber ich muss vorher erst noch nach der Kaiserallee, ins Café Josti. Dort liegt nämlich ein Blumenstrauß für meine Großmutter. Der Koffer auch. Würden Sie so freundlich sein?« »Was heißt da freundlich? Hast du denn Geld, wenn das, was ich schon habe, nicht reicht?« »Ich habe Geld, Herr Chauffeur, und ich muss die Blumen haben.« »Na schön«, sagte der Mann, bog links ab, fuhr durchs Brandenburger Tor, den grünen, schattigen Tiergarten lang nach dem Nollendorfplatz. Emil fand, der sähe jetzt, nun alles gut war, viel harmloser und gemütlicher aus. Aber er griff sich doch vorsichtshalber in die Brusttasche. Das Geld war noch vorhanden. Dann fuhren sie die Motzstraße hinauf bis zum anderen Ende, bogen rechts ein und hielten vor dem Café Josti. Emil stieg aus, begab sich zum Buffet, bat das Fräulein, sie möge ihm bitte Koffer und Blumen aushändigen. Er hielt die Sachen, bedankte sich, kletterte wieder ins Auto und sagte: »So, Herr Chauffeur, und nun zur Großmutter.« Sie kehrten um, fuhren den weiten Weg zurück über die Spree, durch ganz alte Straßen mit grauen Häusern. Der Junge hätte sich gern die Gegend näher betrachtet, aber es war wie verhext. Dauernd fiel der Koffer um. Und blieb er erstmal ein paar Minuten stehen, so kroch bestimmt der Wind in das weiße Blumenpapier, dass es raschelte und riss, und Emil musste aufpassen, dass ihm der Strauß nicht einfach davonflog. Da bremste der Chauffeur. Das Auto hielt. Es war Schumannstraße 15. »Na, da wären wir ja«, sagte Emil und stieg aus. »Bekommen Sie noch Geld von mir?« »Nein, sondern du kriegst noch 30 Pfennige raus.« »Iwo«, sagte Emil. »Davon kaufen Sie ein paar Zigarren.« »Ich prime, mein Junge«, sagte der Chauffeur und fuhr weiter. Nun stieg Emil in die dritte Etage und klingelte bei Heimbolz. Es entstand großes Geschrei hinter der Tür. Dann wurde geöffnet. Und die Großmutter stand da, kriegte Emil beim Wickel, gab ihm gleichzeitig einen Kuss auf die linke Backe und einen Klaps auf die rechte, schleppte ihn an den Haaren in die Wohnung und rief: »O, du verflixter Halunke, o, du verflixter Halunke!« »Schöne Sachen hört man ja von dir«, sagte Tante Martha freundlich und gab ihm die Hand. Und Ponyhütchen hielt ihm den Ellenbogen hin, trug eine Schürze von ihrer Mutter und quiekte: »Vorsicht, ich habe nasse Hände, ich wasche nämlich Geschirr ab, wir armen Frauen.« Nun gingen sie allesamt in die Stube. Emil musste sich aufs Sofa setzen und die Großmutter und Tante Martha betrachteten ihn, als wäre er ein sehr teures Bild von Tizian. »Hast du die Pinke?« fragte Ponyhütchen. »Klar«, meinte Emil, holte die 3 Scheine aus der Tasche, gab 120 Mark der Großmutter und sagte: »Hier, Großmutter, das ist das Geld, und Mutter lässt herzlich grüßen. Und du sollst nicht böse sein, dass sie in den letzten Monaten nichts geschickt hat, aber das Geschäft ginge nicht besonders, und dafür wäre es dieses Mal mehr als sonst.« »Ich danke dir schön, mein gutes Kind«, antwortete die alte Frau, gab ihm den 20-Markschein zurück und sagte: »Der ist für dich, weil du so ein tüchtiger Detektiv bist.« »Nein, das nehme ich nicht. Ich habe ja von Mutter noch 20 Mark in der Tasche.« »Emil, man muss seiner Großmutter folgen. Marsch, steck es ein.« »Nein, ich nehme es nicht.« »Menschenskind«, rief Ponyhütchen, »das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Aber nein, ich möchte nicht.« »Entweder du nimmst es, oder ich kriege vor Wut Rheumatismus«, erklärte die Großmutter. »Schnell, steck das Geld weg«, sagt Tante Martha und schob ihm den Schein in die Tasche. »Ja, wenn ihr durchaus wollt«, jammert Emil. »Ich danke auch schön, Großmutter.« »Ich habe zu danken, ich habe zu danken«, entgegnete sie und strich Emil übers Haar. Dann überreichte Emil den Blumenstrauß. Pony schleppte eine Vase heran, aber als man die Blumen ausgewickelt hatte, wusste man nicht, ob man lachen oder weinen sollte. »Das reinste Dörrgemüse«, sagte Pony. »Sie haben seit gestern Nachmittag kein Wasser mehr gehabt«, erklärte Emil traurig. »Das ist ja kein Wunder. Als Mutter und ich sie gestern bei Stammnitzens kauften, waren sie noch ganz frisch.« »Glaube ich«, meinte die Großmutter und stellte die verwelkten Blumen ins Wasser. »Vielleicht werden sie wieder«, tröstete Tante Martha. »So, und nun wollen wir zum Mittagessen. Der Onkel kommt erst zum Abend heim. Pony, deck den Tisch.« »Jawohl«, sagte das kleine Mädchen. »Emil, was gibt's?« »Keine Ahnung.« »Was isst du am liebsten?« Macaroni mit Schinken. Na also, da weißt du ja, was es gibt. Eigentlich hatte Emil ja schon am Tage vorher Macaroni mit Schinken gegessen. Aber erstens verträgt man sein Lieblingsessen fast alle Tage und zweitens kam es Emil so vor, als wäre seit dem letzten Mittag in Neustadt bei der Mutter mindestens eine Woche vergangen. Und er hieb auf die Macaroni los, als wären sie Herr Grundeis Müller-Kiesling. Nach dem Essen liefen Emil und Hütchen ein bisschen auf die Straße, weil der junge Ponys kleines vernickeltes Rad probieren wollte. Großmutter legte sich aufs Sofa und Tante Martha buk einen Apfelkuchen im Ofen. Ihr Apfelkuchen war in der ganzen Familie berühmt. Emil radelte durch die Schumannstraße und Hütchen rannte hinter ihm her, hielt den Sattel fest und behauptete, das sei nötig, sonst fliege der Vetter hin. Dann musste er absteigen und sie fuhr im Kreise und Dreien und Achten vor. Da kam ein Polizist auf sie zu, der eine Mappe trug und fragte, »Kinder, hier in Nummer 15 wohnen doch Heimbolz.« »Jawohl«, sagte Pony, »das sind wir. Einen Moment, Herr Major.« Sie schloss ihr Rad in den Keller. »Ist es was Schlimmes?« erkundigte sich Emil. Er musste noch immer an den verflixten Jeschke denken. »Ganz im Gegenteil. Bist du der Schüler Emil Tischbein?« »Jawohl.« »Na, da kannst du dir aber wirklich gratulieren.« »Wer hat Geburtstag?« fragte Pony, die dazukam. Aber der Wachtmeister erzählte nichts, sondern stieg schon die Treppe hoch. Tante Martha führte ihn in die Stube. Die Großmutter erwachte, setzte sich auf und war neugierig. Emil und Hütchen standen am Tisch und spannten. »Die Sache ist die«, sagte der Wachtmeister und schloss dabei die Aktentasche auf. »Der Dieb, den der Realschüler Emil Tischbein heute früh hat festnehmen lassen, ist mit einem seit 4 Wochen gesuchten Bankräuber aus Hannover identisch. Dieser Räuber hat eine große Menge Geld gestohlen und unser Erkennungsdienst hat ihn überführt. Er hat auch schon ein Geständnis abgelegt. Das meiste Geld hat man in seinem Anzugsfutter eingenäht wiedergefunden. Lauter 1000 Markscheine. »Du kriegst die Motten«, sagte Ponyhütchen. »Die Bank«, fuhr der Polizist fort, »hat nun vor 14 Tagen eine Prämie ausgesetzt, die der erhalten soll, der den Kerl erwischt. Und weil du«, wandte er sich an Emil, »den Mann eingefangen hast, kriegst du die Prämie. Der Herr Kriminalkommissar lässt dich grüßen und freut sich, dass auf diese Weise deine Tüchtigkeit belohnt wird.« Emil machte eine Verbeugung. Dann nahm der Beamte ein Bündel Geldscheine aus seiner Mappe, zählte sie auf den Tisch und Tante Martha, die genau aufpasste, flüsterte, als er fertig war, 1000 Mark. »Ei, Potz«, rief Pony, »nun haut's 13.« Großmutter unterschrieb eine Quittung. Dann ging der Wachtmeister und Tante Martha gab ihm vorher ein großes Glas Kirschwasser aus Onkels Schrank. Emil hatte sich neben die Großmutter gesetzt und konnte kein Wort reden. Die alte Frau legte ihren Arm um ihn und sagte kopfschüttelnd, »Es ist doch kaum zu glauben, es ist doch kaum zu glauben.« Ponyhütchen stieg auf einen Stuhl, taktierte, als wäre eine Kapelle im Zimmer und sang, »Nun laden wir die anderen Jungs zum Kaffee ein.« »Ja«, sagte Emil, »das auch. Aber vor allem, eigentlich könnte doch nun, was denkt ihr, Mutter auch nach Berlin kommen?«